Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Hamburgo. Muito boa tarde para Hamburgo e para todo mundo. Aqui fala Marcos Romão na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo. Aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. A TIDE é a Rádio Pública de Hamburgo. Estamos muito contentes de fazer um programa hoje, especialmente também para a minha nova turma de jornalismo, porque eu passei para uma prova de jornalismo online lá nos Estados Unidos. Vou fazer daqui de Hamburgo mesmo, mas vai ser uma ótima para, digamos, azeitar a cabeça aqui do moderador de vocês. Um grande abraço, um grande bom dia para Niterói e para o mundo. Hallo Trum. Hallo, hallo. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Ich begrüße euch alle ganz herzlich in dieser etwas frühlingshaften, lauen Luft mit dem blauen Himmel. Ja, Romau hat gerade gesagt, ich kann ihn eigentlich gleich beglückwünschen. Romau hat nämlich gerade seinen Kurs angefangen für Online-Journalismus. Erst von einem wenigen hat er diesen Platz bekommen. Und Romau, wie fühlt man sich so als Schüler? E a vida ao Chula, Zagut, Chabel Grado, Gesagt em português, das Mani Guerrini, vai em Bissem, Ferraz. Verklebt. Das Ischone, diz Emotion, Vida e N Classe, Trotzes Online, Abas Indreis, jornalista, aos Cães Latino-América, de Raben, Gewonnen, diz Stipendium, da em Austin, América, Kneif Center. Wow, herzlichen Glückwunsch. Und machen wir in Spanisch. Auch den Kurs macht ihr in Spanisch. Genau. Hervorragend. Ja, was habt ihr heute zu erwarten von Radio Mama Terra? Es geht wieder einmal um das Thema Frieden. Und wir haben auch Studiogäste eingeladen, nämlich zwei Aktivistinnen, ein Aktivist und eine Aktivistin von Peace Brigade International. Das sind Heike und Gerrit. Die beiden sind hier. Wir werden gleich mit ihnen sprechen nach unserer nächsten Musik. Okay, und wir machen eine besondere Musik heute für die 1. April. 1. April von Brasilien. In 1964, wir sind wahr geworden. Ich war 11 Jahre alt. Und die Militär waren in der Macht. Sind in die Macht gekommen. War die erste Putsch von Lateinamerika. Aber dieser Moment, 1. April 1964, war eine Lawine von Militärregierung in gesamte Lateinamerika. 21 Jahre hat gedauert, dieses System da in Brasilien hat geprägt die gesamte Gesellschaft. Gewalt, das gibt es heute. Armut, das gibt es heute. Indianerprobleme, das gibt es heute. Rassismus, es gibt heute, sind die alle vertieft in dieser Zeit von der Militärregierung. Deswegen machen diese Musik von Gabriel, o Pensador. Vamos fazer uma música do Gabriel, o Pensador, em homenagem a todas as vítimas da ditadura de 1964. Pensávamos, com 11 anos de idade que eu tinha, pensávamos que era apenas uma piada. Mas foi o primeiro golpe militar da América Latina. Depois foi um atrás do outro, Chile, Uruguai, Paraguai e Peru. E foram anos e anos de Guerra Fria, anos e anos que atrasou o pensamento democrático em nosso continente chamado América Latina. Vamos lá com Gabriel Pensador para vocês. De bom não se aprende na escola. O sol nasce para todos, mas só brilha para poucos. E brilhou pela janela do barraco da favela onde morava esse garoto chamado Brazuca, que não tinha nem comida na panela, mas fazia embaixadinha na canela e deixava a galera maluca. Era novo e já diziam que era o novo Pelé, que fazia o que queria com uma bola no pé, que cobrava falta bem melhor que o Zico e o Maradona, e que driblava bem melhor que o Mané. Pois é, e o Brazuca cresceu, despertando o interesse em empresários, a inveja nos otários, inclusive seu irmão, que tem um pôster do Romário no armário, mas joga bola mal pra caralho, o nome dele é Zé Batalha. Desde pequeno ele trabalha pra ganhar uma migalha que alimenta sua mãe e seu irmão mais novo. Nenhum dos dois estudou, porque não existe educação pro povo no país do futebol. Futebol se aprende na escola. É por isso que o Brazuca é bom de bola. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola. Chega de levar porrada. Dessa marmelada, a camisa tá suada de tanto correr. Chega de bola quadrada, essa regra tá errada, vamos refazer. Chega de levar porrada, a galera tá cansada de perder. No país do futebol quase tudo vai mal, mas Brazuca é bom de bola, já virou profissional, campeão estadual, campeão brasileiro. Foi jogar na seleção, conheceu o mundo inteiro, e o mundo inteiro conheceu Brazuca com a 10, comandando na meiuca como quem joga sinuca com os pés. Com calma, com classe, sem errar um passe, o que fez com que seu passe também se valorizasse. E hoje ele é o craque mais bem pago da Europa, capitão da seleção tá lá na Copa, enquanto seu irmão Zé Batalha e todo seu povão, a gentalha da favela de onde veio, só trabalha suando a camisa, jogado pra escanteio, tentando construir uma jogada mais bonita do que a grama que carrega na marmita. Contundido de tanto apanhar, confundido com bandido, impedido, pode parar, sem reclamar pra não levar cartão vermelho. Zé Batalha sob a mesa mira da metralha de joelhos, tentando se explicar com um revólver na nuca. Eu sou trabalhador, sou irmão do Brasil. Ele reza, prende a respiração. E lá na Copa, pênalti a favor da seleção. Bola no lugar, Brazuca vai bater. Dedo no gatilho, Zé Batalha vai morrer. Juiz apitou. Tudo como tinha que ser. Tá lá mais um gol e o Brasil é campeão. Tá lá mais um corpo estendido no chão. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola. Chega de levar porrada. A canela tá inchada e esquenta bem. Chega dessa marmelada. A camisa tá suada de tanto correr. Chega de bola quadrada. Essa regra tá errada, vamos refazer. Chega de levar porrada. A galera tá cansada de perder. O país ficou feliz depois daquele gol. Todo mundo satisfeito, todo mundo se abraçou. Muita gente até chorou com a comemoração. Orgulho de viver nesse país campeão. E na favela, que o dia seguinte ninguém trabalha. É o dia de enterrar o que sobrou do Zé Batalha. Mas não tem ninguém pra carregar o corpo, nem pra fazer uma oração pelo morto. Tá todo mundo com a bandeira na mão, esperando a seleção no aeroporto. Da hipocrisia, da violência, da humilhação. Ex-campeão. Da covardia e da miséria, corrupção. Ex-campeão. Da ignorância, do desespero, desnutrição. Ex-campeão. Do abandono, da fome, da prostituição. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola. Chega de levar porrada. Chega dessa marmelada. A camisa tá suada de tanto correr. Chega de bola quadrada. Essa regra tá errada, vamos refazer. Chega de levar porrada. A galera tá cansada de perder. Chega de levar porrada. A canela tá inchada e o juiz não vê. Chega dessa marmelada. A camisa tá suada de tanto correr. Chega de bola quadrada. Essa regra tá errada, vamos refazer. Chega de levar porrada. É isso aí, Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português, alemão, com sotaque brasileiro. Vocês escutaram Gabriel Pensador com a música Brazuca, um remix muito incrível. E aproveitamos a oportunidade para comunicar com dor o falecimento de Isabel Baltazar, do Movimento Negro Unificado no Brasil. Grande companheira, 43 anos de idade, e o Coletivo de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, Memorial Lélia Gonzalez e a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, dizem axé do Aie Aorum para Isabel Cristina Baltazar. Wir sind hier, wir haben gerade die Bericht gegeben, dass es gestorben da in Brasilia, eine Aktivistin von der Schwarzbewegung, Isabel Cristina Baltazar. 43 Jahre alt, gestorben von Herzinfarkt in Brasilia. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Wir haben heute zu Gast, unser heutiges Thema ist der Frieden. Es ist nicht das erste Mal, dass wir über den Frieden sprechen. Frieden ist sehr wichtig. Frieden ist vor allem wichtig, etwas dafür zu tun. Zu Gast im Studio heute haben wir zwei Aktivisten eingeladen von Peace Brigade International, kurz gesagt PBI. Ich begrüße euch beide ganz herzlich und als erstes möchte ich dich fragen, Gerrit, was ist eigentlich die Peace Brigade International? Ja, die Peace Brigade International oder PBI sind eine Anfang der 80er Jahre gegründete Friedens- und Menschenrechtsorganisation. Die sich zur Aufgabe gemacht hat, bedrohten Menschenrechtlern in Ländern Lateinamerikas und Asiens beizustehen, sie dort mit Freiwilligen zu begleiten, um so Friedens- und Transformationsprozesse in diesen Ländern zu stärken und den Menschenrechtlern das Arbeiten zu erleichtern und zu ermöglichen. Und seit welcher Zeit bist du selber dabei in dieser Arbeit? Alles in allem etwas über 2 Jahre. Ich komme gerade, bin gerade Ende letzten Jahres aus Indonesien wiedergekommen, wo ich 1,5 Jahre lang als Freiwilliger gearbeitet habe, in der Hauptstadt Jakarta und in der Ostprovinz Papua. Mhm. Und sag mal, was hat dich dazu bewogen, das zu machen? So. Ja, ich wollte nach meinem Studium ein Freiwilligenjahr im Ausland machen. Ich wollte in der Friedensarbeit aktiv sein und die Menschenrechte in der Welt stärken. Das heißt mit anderen Worten, es hört sich nicht so an, sondern es ist wirklich ganz definitiv so, dass ihr wirklich sehr, sehr aktiv seid in eurer Arbeit. Und wie kann so etwas aussehen? Es ist eine Organisation, aber wie akkreditiert ihr die Leute? Welche Voraussetzungen müssen sie haben, um sich mit PPI zu auseinanderzusetzen bzw. zu melden? Wie funktioniert das Ganze? Kannst du darüber ein bisschen sagen? Ja, ich würde sagen, in erster Linie Engagement, der Willen, sich einzusetzen. Also im Inland steht es eigentlich jedem offen, in jedem Alter. In den Projektländern selber, in den Teams, die dort vor Ort Menschenrechtler begleiten, muss man ein paar Voraussetzungen mehr erfüllen, also durch einen Trainingsprozess gehen, ein wenig Lebenserfahrung mitbringen. Aber Dinge wie besonderes, abgeschlossene Studien oder so sind keine Voraussetzungen. Sind gar keine Voraussetzungen. Richtig. Das finde ich hochinteressant. Dann komme ich zu Heike. Heike kenne ich schon sehr lange persönlich. Heike kenne ich schon lange aus der PPI-Arbeit. Ist nicht das erste Mal, dass sie im Studio ist, sondern das war bestimmt schon 3-4 Mal. Und Heike, herzlich willkommen. Wie fühlst du dich, so wieder mal hier zu Hause zu sein im Studio? Oh ja, okay, gut. ist gut für dich, angenehm. Heike, woher kommst du gerade? Bist du gerade unterwegs gewesen oder mit welchem Auftrag bist du zurzeit beschäftigt? Ja, also ich war ja erst viele Jahre auch im Ausland, ähnlich wie Gerrit, bloß war ich in Lateinamerika, in Mexiko, in Guatemala und in Kolumbien. Und seit 2005 bin ich eigentlich mehr in Deutschland unterwegs, denn seit 2004 gibt es ein PBI-Schulprojekt hier in Deutschland, wo wir versuchen, einfach unsere Erfahrungen aus dem Ausland auch hier mehr bekannt zu machen. Und ich kam 2005 und habe aus Mexiko eine Puppenbühne mitgebracht und damit ein schönes Programm der Friedenserziehung für Kinder in den Grundschulen, während das Schulprojekt sich überwiegend sonst an Oberschulen richtet. Und seit 2007 bin ich eigentlich bei PBI angestellt in der Bildungsarbeit. Und damit bin ich ganz viel unterwegs und war heute schon in Schleswig-Holstein in einer Schule, gestern in Lippstadt, davor in Stuttgart, also so an verschiedenen Ecken reise ich umher. Das hört sich unglaublich gut an. Aber sag nochmal, ich habe gehört, du hast jetzt gerade gesagt, das Puppentheater entstanden, die Idee. Oder auch die Puppen? Oder wie stelle ich mir das vor? Also wir haben im Internationalen Friedensdienst in Chiapas in Mexiko Puppentheater entwickelt als eine Methode zur Konfliktbearbeitung. Einfach erstmal zur Konfliktreflexion und sind damit in Kriegsgebiete gereist und haben das gemeinsam mit Mexikanern zusammen Theaterstücke aufgeführt, um die Leute einzuladen, darüber praktisch über Theater witzig darzustellen, was eigentlich ernsthafte Probleme sind. Und darüber dann auch Menschen einzuladen, die untereinander nicht mehr im Dialog, nicht mehr im Gespräch sind, um Freiraum zu schaffen, einfach für Gespräch und Versöhnung. Und wie ist das für die Leute angekommen? Wie läuft das? Ja, das ist immer ganz spannend, weil es ist wichtig, die Vorarbeit, dass man nämlich mit den verschiedensten Gruppen darüber spricht, dass wir das aufführen und einen Ort sucht, an denen auch alle die Möglichkeit haben, hinzukommen. Und dann ist das erstmal so ein Event, dass die Leute sich drüber freuen. Und dann gab es aber auch hinterher immer viele Diskussionen und Gespräche über die eigenen Probleme im Dorf. Und was so ganz typisch ist, dass Leute dann immer wieder sagen, also das, was wir hier im Puppentheater gesehen haben, das findet bei uns im Dorf auch statt, ne? Und die Probleme, die wir im Puppentheater gesehen haben, die Probleme haben wir auch hier. Und jetzt sollten wir mal schauen, wie wir es schaffen, miteinander unsere Probleme so zu lösen, dass uns der Krieg praktisch nicht weiter treffen kann. Dass wir praktisch Wege finden, miteinander zu leben und uns damit auch nicht unsere Reichtümer wegnehmen lassen, nicht weiter in Armut drängen lassen, sondern dass wir einfach gemeinsame Wege zum Frieden finden. Nós estamos aqui na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Hier ist Radio Mamaterra, ein Musikprogramm, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch auf Tide 96.0. Und nach der Musik sprechen wir in portugiesischer Sprache, was die Menschen vom PBI hat hier gesprochen. Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português alemão com sotaque brasileiro de Niterói. Acabaram de escutar Chapéu Mangueira com Bangala Fumenga. Essa música foi enviada pelo nosso querido Raza Dalto, que acaba de fundar a agência de imprensa Pindorama, lá em Berlim. E a partir de agora, a partir deste programa, se tornou oficial a presença do nosso querido Raza Dalto Leon e nossa querida Gudrun, lá de Berlim, que vão estar sempre colaborando no nosso programa de rádio Mama Terra. Estamos aqui realmente muito satisfeitos com a participação do pessoal que já vinha fazendo a Rádio Saci e que agora cria uma agência de comunicações. É o que eu chamo de mais um reforço para a informação para vocês. Em nosso programa hoje estamos comentando, estamos tendo uma visita do pessoal do PBI, que é um grupo da Brigada de Paz Internacional. E a presença aqui é são de pessoas que trabalham com bonecos, que trabalham com bonecos para paz. Eles estiveram no México, em Chiapas, em zonas de conflito, e através desse trabalho eles conseguem juntar as pessoas para que elas, geralmente com muita inimizade de grupos ou de comunidades, mas que passem através desse jogo com bonecas, desse teatro, possam a ter uma saída para a paz. E esse é um dos grandes problemas da violência que é generalizada nas grandes cidades da América Latina. Por isso que nós consideramos bastante interessante esse trabalho com bonecas realizado pelo pessoal do PBI aqui de Hamburgo. Eles viajam pelo mundo todo, aprendem outras línguas. Um jovem que está aqui acabou de chegar de Papua e tem desenvolvido um trabalho bastante aberto. Então, para todos os brasileiros aqui da comunidade de Hamburgo que interesse tenham, sempre comunique-se conosco da Rádio Mama Terra para saber como participar do PBI. No ano passado mesmo, teve aqui no nosso programa uma jovem de São Paulo que passou um tempo aqui na cidade. Seguimos com Ortrum em alemão no nosso Rádio Mama Terra. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Das Thema unserer heutigen Sendung ist das Thema Frieden. Zu Gast im Studio sind zwei Personen von PBI, Peace Brigade International, Gerrit und Heike. Gerrit hat bereits PBI erklärt, was PBI ist und was man in PBI machen kann. Heike hat gesprochen über das Puppentheater, also wie man auch mit, nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Jugendlichen und auch mit Erwachsenen über das Theaterspielen sich mit dem Thema Frieden auseinandersetzen kann. Wir haben heute die beiden eingeladen, weil es bald soweit die ersten Arbeiten laufen bereits für den zweiten Hamburger Friedenslauf. Der erste Lauf war 2007. PBI hat ihn organisiert hier für Hamburg. Jetzt sind sie dabei, gehen sie in die zweite Runde, weil er sehr, sehr erfolgreich war hier in Hamburg. Heike, der zweite Hamburger Friedenslauf, erzähl. Was gibt es? Also am ersten Hamburger Friedenslauf haben etwa 1700 Menschen teilgenommen, überwiegend Kinder und Jugendliche. Und jetzt an dem zweiten, bisher gibt es 800 Anmeldungen. Wir suchen aber gerne noch mehr Schüler, Schülerinnen, die sich daran beteiligen wollen. Was ist eigentlich ein Friedenslauf? Also ein Friedenslauf soll Spaß machen. Das ist erstmal ganz wichtig und hat auch damals vor 2 Jahren sehr viel Spaß gemacht. Gleichzeitig ist ein Friedenslauf, wie der Lauf schon sagt, ein Sportevent, denn die Kinder laufen so gut sie können, viele Runden durch die Stadt. Es ist aber auch gleichzeitig Öffentlichkeitsarbeit, weil die Kinder dabei auch T-Shirts tragen oder Fahnen und sich kennzeichnen, wofür sie laufen, nämlich für den Frieden. Und gleichzeitig Presse eingeladen wird, damals hatten wir auch Fernsehen dabei. Und die Inhalte, deshalb ist es auch Teil unserer Bildungsarbeit von Peace Brigade, weil es geht nicht nur darum, an dem Lauftag sich öffentlich zu zeigen und Sponsoren zu suchen, die das auch finanziell unterstützen. Das heißt, ein Friedenslauf hilft auch, die Arbeit der Peace Brigade, die Friedensarbeit zu unterstützen. Wie das genau funktioniert, werden wir, glaube ich, in einer späteren Sendung nochmal erklären. Und aber es ist auch Bildungsarbeit, weil wir im Vorfeld den Schulen anbieten, in den Unterricht zu kommen, um mit den Kindern über die Friedensarbeit zu sprechen. Und wir werden dort für die Oberschule, haben wir das Programm, dass wir vor allem die Projekte, also eine Erfahrung aus Projekten vorstellen. Das kann Gerrit aus Indonesien machen oder ich aus Lateinamerika. Mhm. Und dass wir durch die Vorstellung dieser Projekte, die wir auch verbinden mit Rollenspielen zum Beispiel, den Schülern ein bisschen mehr die dazu bringen, was ist eigentlich Friedensarbeit, was sind Konflikte auf der Welt, ne? Und was können wir auch selber tun? Und wenn die Schüler natürlich sehr oft dann auch gerade was tun wollen, ne, dann bietet sich so ein Friedenslauf da ganz gut an. Und bei den kleineren Kindern habe ich das Puppentheater. Und der Vorschlag für die Schulen ist einfach auch, dass wir dann, also das Puppentheater biete ich normalerweise an, dass es auch für eine Schulstunde gut ist. Aber für den Friedenslauf wäre es ganz gut, es auf 2 Stunden auszuweiten, weil wir dann in einer Stunde das Puppentheater zeigen können und in der nächsten Stunde einfach auch noch ein bisschen darüber sprechen, was machen wir eigentlich in der Friedensarbeit. Und mit den Kindern einfach auch darauf zu kommen, was ist das, diese Friedensarbeit, ne? Was ist es in der Schule selbst? Weil natürlich das Puppentheater auch dahin geht, zu reflektieren, wie ist unser Konfliktverhalten, ne? Wie schaffen wir Frieden hier bei uns auch? Es geht ja nicht nur darum, Frieden in Kriegsgebieten, in Konfliktländern, auch Frieden hier bei uns zu schaffen und dadurch eben da auch weiter drüber zu sprechen. Ja, ja, denn eigentlich im ersten Augenblick könnte man denken, ja, mit Krieg haben wir hier nichts zu tun, es ist gar nichts los, aber Krieg ist ja auch was haben wir eigentlich, ist das nicht, diese, was bedeutet das eigentlich, es muss nicht unbedingt Krieg sein für die Kinder hier in Deutschland, aber was macht eigentlich, könnte dazu beitragen, dass es Krieg überhaupt gibt, die friedvolle Auseinandersetzung mit sich selber und untereinander, auch mit den Schülern, ich glaube, es gibt genug Anhaltspunkte, um das greifbar und sichtbar zu machen. Und wir sind auch dabei, in die Schule hier zu kommen mit dem Theater, dem Puppentheater und zu arbeiten für Konfliktsituationen, auch in Schule hier in Hamburg, hier in Deutschland. Ja, also heute war ich in einer Schule in Schleswig-Holstein, auch mit dem Puppentheater Der Hase im Mond. Und es geht eben dabei auch darum, 2 Häschen streiten sich. Und es geht erstmal traurig aus und die Kinder können dann ihre Vorschläge machen und erzählen auch, wie sie selber Streit schlichten, ne? Wie sie das miteinander hinkriegen. Und das wird dann im Theater aufgenommen, um das mit den Hasen wieder zu spielen. Und darüber dann auch die Reflexion der Kinder selbst, wie gehen wir miteinander um in der Schule, ne? Das Puppentheater in sich bringt noch lange nicht den Frieden in die Schule, aber es bringt einmal viel Spaß. Und dann einfach ein Werkzeug, mit dem die Lehrer praktisch nacharbeiten können. Ne? Genau, ist eine Stoße für die Diskussion danach. Ne? Genau, und wenn man dann noch einen Friedenslauf macht, dann ist das noch ein Stück intensiver. Und wenn die Kinder zum Beispiel für den Friedenslauf sich Sponsoren suchen, geht es auch darum, dass sie anderen erklären können, wofür suchen wir eigentlich Sponsoren? Wofür suchen wir eigentlich Unterstützung? Das heißt, da muss dann ja noch mehr bei den Kindern geschehen. Einmal, dass sie selber verstehen, was ist Friedensarbeit, um es aber auch weitertragen zu können. Und damit denken wir, dass die Bildungsarbeit von den Kindern auch in die Familien weitergeht. Ja, das ist eine gute Idee. Wahrscheinlich wird es auch so sein, wenn Sie Sponsoren suchen, dass Sie vielleicht unter anderem vielleicht mal auch aus Erfahrung im familiären Kreis anfangen und vielleicht dann zu den Nachbarn und noch weitergehen. Ne? Mhm. Habt ihr die Erfahrung so gemacht? Ja. Habt ihr mal interviewt, so die Kinder vom letzten Mal, wie sie zu den Sponsoren gekommen sind? Nein, aber das sollten wir vielleicht dieses Jahr mal machen. Ne? Und nicht nur Sponsoren, was aber auch interessant ist, zum Beispiel die Eltern oder im Umkreis Leute zu finden, die einfach dabei sind beim Friedenslauf. Wir suchen ja auch zum Friedenslauf dann immer viele Leute, die an der Strecke stehen, die aufpassen, dass sich niemand verletzt, dass niemand schummelt oder die einfach anfeuern und den Kindern Applaus geben. Ja, genau. Du, und da habe ich jetzt gerade noch auf eurer Internetseite heute gelesen. Die Internetseite heißt Heike wie? www.pbi-deutschland.de Minusdeutschland.de. Da habe ich gesehen, dass ihr im Angebot habt auch ein Schülerpraktikum während der Zeit jetzt, wo der Friedenslauf vorbereitet wird. Kannst du kurz dazu etwas sagen? Dazu weiß ich jetzt im konkreten Fall nicht zu viel, aber ich weiß vom vorigen Jahr aus der Erfahrung, dass es gerade zum Friedenslauf total viel Arbeit gibt. Ja. Ganz viele Sachen zu organisieren und manchmal nur hier und da hinzufahren, um den Schulen irgendwelche Papiere hinzubringen, ne? Um nochmal mit jemandem ein Gespräch zu führen. Und das ist auch interessant für Schüler, ne? Da ein Praktikum mitzumachen. Oder was ich denke, was für Schüler auch sehr interessant ist, mit uns in die Veranstaltungen zu gehen, wenn wir Programm für die Schüler machen, dass andere Schüler da hospitieren und das auch mitkriegen. Ne? Genau, ich denke, das ist so eine Erfahrung, im Grunde genommen eine Vorerfahrung, was es sein könnte, einmal später PBI-Aktivist zu werden um Einblick zu bekommen. Nós estamos na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. O debate agora é com Heike, que é da Brigada Internacional para a Paz e que vão organizar uma maratona em maio aqui, inclusive a Maratona de Jovens pela Paz, onde eles podem aprender quais os motivos, quais as necessidades e como eles podem ajudar para a paz no mundo. PBI está com vocês e para quem tiver jovens que estejam interessados em participar como voluntário, comunique-se conosco da Mamaterra no www.mamaterra.de, de jeito que suas crianças possam fazer o prático, aquele prático da escola, no PBI. E seguimos com Cristina. Anastácia de Azevedo, desculpe, seguimos com Anastácia de Azevedo, lá de Berlim. Coisa muito bonita, minha gente. Thank you. isso aí, Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Acabamos de escutar Anastácia Azevedo com a música Rádio, do disco do CD Amanayara, Senhora da Chuva. Hier ist Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Wir haben soeben gehört, ein Lied von Anastácia Azevedo aus von der CD Amanayara. Zu Gast heute im Studio sind zwei Aktivisten, eine Aktivistin und ein Aktivist von der Peace Brigade International Gruppe Deutschland. Wir sprechen über den zweiten Hamburger Friedenslauf, der von PBI zum zweiten Mal organisiert wird. Gerrit, sag mal, wie kann man sich einklicken, wo kann man sich anmelden? Gibst du mal ein paar Daten durch, wie man an die ganze Sache herangeht, wenn man Interesse hat, wenn man mitmachen will? Ja, der Friedenslauf findet am 10. Juli statt, also noch ist Zeit, sich anzumelden und mitzumachen. Das geht im Internet unter www.runfor4peace.eu und per Telefon in der Hamburger PBI-Geschäftsstelle unter 040 380 6903 bei Susanne. Und da kann man sich noch bis zum 15. Mai anmelden. Bis zum 15. Mai. Also dann kann man das noch weit in die Schulen hineintragen und ihr könnt auch noch mal viele Schulen sicherlich anschreiben und ihr habt eure Kontakte, um den heißen Draht laufen zu lassen hier in Hamburg. Ich wünsche euch dafür alles viel Erfolg schon mal im Vorfeld. Wir werden die Daten auch noch mal auf unsere Internetseite bringen. Das ist unsere Internetseite ist www.mamaterra.org. Da werden wir alle Fakten noch mal draufstellen, die Verlinkung zu PBI und zum zweiten Hamburger Friedenslauf. Heike, wer sind die Sponsoren? Wie kriegt man, an wen geht die Frage? Ich habe sie an dich gestellt jetzt. Yeah. Wie schafft man es? Wen kann man dafür gewinnen, um so einen Friedenslauf wieder zu unterstützen? Es gibt verschiedene Sponsoren. Also die Kinder sollten sich halt einfach innerhalb der Familie oder Nachbarschaftssponsoren suchen für ihren Lauf. Mhm. Pro Runde können die 1 Euro oder 50 Cent oder was immer sie geben wollen. Mhm. Ansonsten suchen wir auch Sponsoren und haben schon einige gefunden, die auch auf dem Flyer mit draufstehen, wie Bionade und, muss ich jetzt gucken, die dann einfach auch ein bisschen Getränke spendieren oder Bananen und Äpfel spendieren, damit die Kinder einfach auch was zu essen haben an dem Tag und was zu trinken haben und dafür nicht bezahlen müssen. Ne? Das kriegen die dann durch diese Sponsoren auch. Ja, ansonsten unser Schulprojekt. Genau, da wollte ich noch was zu sagen, vielleicht erstmal kurz. Vielleicht gibt es ja Leute, die haben Lust zu lernen, mit dem Puppentheater zu arbeiten. Mhm. Und dieses Wochenende biete ich einen Workshop an, hier im Hamburger Büro. Wer also spontan noch Lust hat, mitzumachen und zu lernen, Puppentheater zu spielen, kann sich da also einfach auch über unsere Telefonnummer anmelden. Na? Moment mal, in eurem Büro? Ja. Macht ihr Puppentheater? Genau. Das ist ja genial. Wo ist euer Büro? Das ist in Bahrenfelder Straße 79 in Ottensen oder ganz nah vom Bahnhof Altona. Und ja, unser Büro, wir nutzen das am Wochenende eben auch für solche Sachen und für die Arbeit ehrenamtlicher Gruppen, denn bei PBI arbeiten ja eigentlich mehr Ehrenamtliche als Hauptamtliche. Unser Büro wird also auch so genutzt am Abend, am Wochenende und so weiter. Ne? Also wer Lust hat, Puppentheater zu lernen, kann dazukommen. Wer Lust hat, das dann auch zu praktizieren. Wir machen im Mai eine Fahrradtour von Hamburg nach Bremen zum Kirchentag und werden unterwegs auch immer wieder Aufführungen machen. Ja, und das eben dazu noch. Und wer jetzt Lust hat, das Puppentheater einfach mal einzuladen in die Schule, in den Kindergarten, meldet sich einfach auch bei uns bei PBI und dann machen wir einen Termin aus. Also nächste Woche wäre auch dafür noch Möglichkeiten für Auftritte. Wunderbar. Ja, und dann wollte Gerrit noch vielleicht noch mal nennen, wer alles so unser Schulprojekt auch fördert. Oh, das ist immer wichtig. Ja, also das Schulprojekt gesamt, also das PBI, Freiwillige und Ehrenamtliche in Schulen gehen und dort von ihren Erfahrungen berichten, finden im Rahmen der UN-Dekade für Bildung und für nachhaltige Entwicklung statt. Wird gefördert vom Katholischen Fonds, der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung, dem Evangelischen Entwicklungsdienst, InVent, der Behörde für Bildung und Sport der Stadt Hamburg und dem Programm Bildung trifft Entwicklung des BMZ. É isso aí, estamos na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Acabamos de ter uma entrevista com um grupo da Brigada Internacional para a Paz. Inclusive estão convocando todos para a grande maratona da criançada no mês que vem aqui em Hamburgo. Seguimos com música mandada por Hasadalto, da agência de notícias Pindoretama, lá de Berlim. A gente acaba perdendo o que já conquistou. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, ajude. Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. Yeah. A gente acaba perdendo o que já conquistou. Vamos, levante, lute. Edson Gomes, com a música Lili, na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Seguimos com notícias mandadas pelo nosso amigo Hasadalto, da agência Pindorama, lá de Berlim. O naufrágio que provocou a morte de centenas de refugiados no Mediterrâneo, no Mar Mediterrâneo, está provocando uma grande comoção em toda a Europa. É uma tragédia terrível. Pessoas que, por conta da necessidade de sobreviverem, a elite, praticamente uma juventude de elite da África, de vários países da África, que são professores, são estudantes, são economistas, são pessoas, é praticamente o sangue e o cérebro da África, que está fugindo dos conflitos, da fome e das dificuldades provocadas pelo processo de descolonização. É isso daí que temos essa matéria e nosso pesar da Rádio Mamaterra em relação aos mais de 300 mortos semana passada lá na cidade. Desculpe-me. E a outra informação que Hasadalto também nos mandou lá de Berlim, da agência Pindorama, é sobre um incêndio criminoso que destruiu a casa e o santuário, no santuário dos pajés, lá em Brasília. Eles já estão há um certo tempo em conflito com a própria prefeitura da cidade, E o tema está sendo levado pelo IBAMA, está sendo empurrado pela barriga pelo IBAMA, está sendo empurrado pela barriga pela FUNAI, e já é a segunda vez que há um incêndio com características criminosas. Isso em Brasília, minha gente, isso não é lá no interior do mato, não, isso é em Brasília, na capital do Brasil. E a outra, já agrade sua Kleine Berichte, foi de Irmã Hartgeschichte, aus Berlin, Zerifron de Rasadalto, foi de Agentur Pindorama. Anis em Bezug auf die Solidarität von Mama Terra, onde em Bezug auf die Gestorbenen von der Unglück in der Mittelmeer, wo mehr als 300 Afrikaner sind gestorben. Und man vermutete auch mehr Leute. Das ist wirklich eine große Schwierigkeit, dass die Elite bei vielen denken, das sind die nur ganz arme Leute, die versuchen in Europa zu kommen, aber eigentlich sind die Leute, die die gesamte Dorf Geld gegeben haben, damit sie bezahlen, $2,000 mindestens, wie Neudeck hat gesagt, der war die Begleiter dieser Situation, und er kann nicht mehr zurückkommen, weil er selber muss diese Schulden zahlen. Und dann die Armut provoziert von dieser Geldgier in die ganze Welt. Afrika ist der Kontinent, der mehr leidet im Moment in Bezug auf das. Die zweite Nachricht? Die zweite Nachricht ist in Bezug auf die Indianer da in Brasilien. Die haben ein Stück Land in Hauptstadt von Brasilien. Und die haben einen Konflikt mit Brüssel, mit Especulante e Unternehmen de Vôlei em dieses Santuarium, dieses Schöne Platz kaputt machen. Und letzte Woche, man hatte die Haus von der Pagés, sind die Schamanen, die haben Feuer gelegt. Und sind bedroht, und die ganze Brasília, im Moment, ist in Solidarität, foi de Indiana, da in Brasília, und das ist die Hauptstadt, man. E muito das vezes, diz Hauptstadt in der Nähe von dem Präsidenten. Und trotzdem, Manhattan foi gelegt. Und das ist ein Konflikt mit Indiana in Brasília. Ja, das waren Radionotizen von der Pindorama. Pindorama aus Berlin von Rasa D'Auto, Katharina und Leon. Herzlichen Dank. Ja, und wie sich das so eben gerade in einem Telefonat ergeben hat, wurde schon Unterstützung angeboten für PBI. Die Gruppe Banda Sambado möchte gerne für den Frieden trommeln, direkt am 10. Juli beim zweiten Hamburger Friedenslauf. Vielen, vielen Dank. Hier sieht man strahlende Gesichter und große Freude. Das ist aber super. Das bedeutet, dass wir haben zu hören bei Radio Mama Terra. Das ist super. Ist nicht nur meine Mutter, die das hört da in Brasilien. Wir haben auch Publikum. Imagine o pobre dos dentes de ouro. Que assim, que assim, que assim. Um pouco de dente de ouro, Michelin. Mas imagine o pobre dos dentes de ouro. Que assim, que assim, que assim. Um pouco de dente de ouro, Michelin. Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Ja, Heike und Gerrit, Vielen Dank, dass Sie heute im Studio dabei wart. Sehr interessant, der zweite Hamburger Friedenslauf. Wir werden mit euch noch gemeinsam mehrere Sendungen gestalten und machen. Radio Mama Terra wird auch am Tag selber dabei sein, wird noch einen Radio-Workshop mit Schülern machen, die auch am Friedenslauf dabei sind. Herzlichen Dank, Gerrit. Ja, vielen Dank, auch herzlichen Dank. Und ich werde meinen Freunden aus dem aus Timor davon erzählen, die auch Portugiesisch sprechen. Ja. Maravilha, maravilha. Então nós nos despedimos aqui dos nossos queridos amigos da Brigada Internacional da Paz. En espanhol, com mi querida, como está? Bueno. Muchas gracias. Sim, estaremos lá com você. Ja, nicht zuletzt möchte ich mich auch von euch verabschieden. Moderatorin Ortrun Gutke, Radio Mama Terra 96.0. É isso aí, Rádio Mama Terra se despede de vocês. Vocês podem depois nos escutar também no www.mamaterra.de. Um grande abraço para vocês todos e muita paz neste mundo. Começa a se despedir. Desligamos a nossa conexão com Pindorama, Rádio Saci de Berlim, Made in Brasil, Suécia, Joca Neto, Rasa D'Alto, Memorial Lélia Gonzalez, Brasil, Rede Afro-Religiosa, Rede Social Afro-Religiosa, Márcio Galberto, Afro-Prece, São Paulo. Márcio Galberto, Rio de Janeiro, um grande abraço. Tide 96.0.